Liebe Leute, habt ihr schon mal angehalten und gespürt, wie viel Kraft ein Wort hat, wenn es aus eurem Mund kommt? Es ist, als wäre jeder Ton eine starke Welle, die auf die Strände des Lebens kracht, Segen bringt oder Stürme heraufbeschwört. Die Bibel sagt uns in Sprüche 18,21, dass die Zunge Macht über Leben und Tod hat und wer sie liebt, wird ihre Früchte essen. Denkt mal kurz mit mir nach. Was serviert ihr euch selbst und den anderen mit dem, was ihr sagt? Wenn ihr den Mund aufmacht und sagt, ich bin vom Herrn gesegnet, dann gerät der Himmel in Bewegung, die Engel singen und der Heilige Geist fängt an, Berge zu versetzen. Aber wenn ihr rausrutscht, nichts klappt bei mir, dann hängt Hor, sich der Feind an diesen dunklen Wind. O, meine Lieben, eure Worte sind wie Pfeile in Gottes Hand, bereit, das Ziel des Sieges zu treffen. Ihr habt diese Kraft vom Schöpfer gegeben. Also, hebt jetzt eure Stimme und sagt was, das Göttliches. Licht ruft. Der Vater hat die Ohren offen und wartet darauf, Wunder zu wirken mit dem, was ihr loslasst. Und was ist mit euren Gedanken? Die sind wie Samen, die in heiligen Boden geworfen werden, den Boden des Geistes, den Gott euch zum Bestellen gegeben hat. Philipper 4,8 ruft uns auf, an alles zu denken, was wahr, edel, gerecht, rein, liebenswert und von gutem Ruf ist. Warum? Weil das, was ihr da drinnen pflanzt, wächst und Früchte in eurem Leben trägt. Wenn ihr Angst und Zweifel sprießen lasst, ist es, als würdet ihr Unkraut streuen, das die Blumen erstickt. Aber wenn ihr euren Kopf mit Glauben, Dankbarkeit und Hoffnung füllt, wird der Garten der Seele ein Farbenmeer. Was für eine krasse Wahrheit! Ihr habt das Ruder dieses Bootes namens Verstand in der Hand. Stellt euch ein altes Radio vor, das ihr haltet, wenn ihr den Kanal der Mutlosigkeit einstellt, läuft nur traurige Musik. Aber wenn ihr auf den Sender der Freude dreht, ändert sich die Melodie im Handumdrehen. Also, schließt jetzt die Augen und lasst den Heiligen Geist den Müll wegfegen. Füllt diesen Ort mit den Gedanken des Himmels. Ich will, dass ihr das tief im Herzen spürt. Eure Worte sind nicht einfach nur Lärm, sie tragen den Atem des Geistes, wenn ihr mit Glauben sprecht. Markus 11,23 sagt, wenn ihr zu einem Berg sagt, heb dich auf und stürz dich ins Meer und nicht in eurem Herzen zweifelt, dann wird er gehorchen. Jesus macht hier keinen Spaß, Leute. Wenn ihr sagt, Gott ist mein Schild, dann zittern und brechen Berge aus Problemen. Aber wenn ihr flüstert, ich kann nicht mehr, wird die Last schwerer. Was für ein herrliches Versprechen. Denkt mal drüber nach. Eure Zunge ist ein Werkzeug in den Händen des Königs der Könige, bereit, Mauern einzureißen. Habt ihr das schon mal bedacht? Stellt euch einen Riesen vor euch vor, so wie David vor Goliath, und ihr sagt, der Herr gibt mir den Sieg. Dieser Riese fällt. Also bleibt nicht stumm. Sprecht jetzt wie Kinder des Allerhöchsten. Und was euch durch den Kopf geht, ist wie der Wind, der die Segel des Lebens bläht. Römer 12,2 sagt uns, wir sollen unseren Verstand erneuern, um die gute, perfekte und wohlgefällige Wille Gottes zu erkennen. Wenn ihr wie die Welt denkt, voller Angst, Wut und Egoismus, erntet ihr das Gewicht und die Verwirrung der Welt. Aber wenn ihr wie der Himmel denkt, mit Liebe, Vertrauen und Frieden, dann regnen die Segnungen wie auf trockenes, hungriges Land. Ich sehe den Heiligen Geist jetzt flüstern. Sohn, Tochter, gib mir diesen müden Verstand. Er will euch frei, brennend vor Freude, überfließend mit einem Frieden, den keiner erklären kann. Also schmeißt diese dunklen Gedanken weg, die wie Steine drücken. Lasst das Feuer des Geistes den Müll der Zweifel verbrennen und Samen ewiger Herrlichkeit in eure Herzen pflanzen. Habt ihr schon mal das Wunder bemerkt, das ein gutes Wort um euch herum macht? Epheser 4,29 sagt, dass aus eurem Mund nichts kommen soll, was kaputt macht, sondern nur, was aufbaut und Gnade bringt für die, die's hören. Wenn ihr zu jemandem sagt, du bist ein Segen, dann öffnet sich der Himmel und Gottes Liebe fällt wie Tau. Das ist der Geist, der durch eure Stimme fließt, Leute. Aber ein hartes Wort wie du taugst zu nichts schneidet wie ein Messer und löscht das Licht in den Augen von dem, der es hört. Denkt mal mit mir nach. Ihr seid gerufen, Leuchttürme der Hoffnung zu sein, Brücken zu bauen mit dem, was ihr sagt. Stellt euch einen Freund vor, der am Boden ist, und ihr kommt mit, Gott liebt dich und hat einen Plan für dich. Das hebt ihn vom Boden hoch. Also, streut heute Leben mit eurer Zunge. Der Heilige Geist salbt jedes Wort, um zu heilen und wiederherzustellen. Und was denkt ihr über euch selbst, meine Lieben? Psalm 133,14 sagt, dass ihr wunderbar und bewundernswert vom Schöpfer gemacht seid. Glaubt ihr das mit ganzem Herzen? Wenn ihr denkt, ich bin ein Fehler, ich bin nichts wert, dann spuckt ihr auf das perfekte Werk aus Gottes Händen. Aber wenn ihr sagt, ich bin ein geliebtes Kind, mit einem Zweck geschaffen, dann hüpft der Geist vor Freude in euch. Was für eine krasse Offenbarung! Ihr seid keine Reste, ihr seid seltene Juwelen in den Händen des Vaters. Er hat jedes Detail von euch mit Liebe gewoben, wie ein Künstler ein Bild für den König malt. Also, hört auf, euch mit den Augen der Welt anzugucken, voller Kritik und Urteil. Seht euch mit den Augen des Himmels, voller Gnade und Wert. Denkt wie Erben des Königreichs, denn das seid ihr. Liebe Leute, sogar euer Körper spürt, was ihr sagt und denkt. Sprüche 17 und 22 lehrt uns, ein fröhliches Herz ist wie Medizin, aber ein bedrückter Geist lässt die Knochen vertrocknen. Ist das nicht einfach wunderschön? Wenn ihr sagt, Gott hält mich, dann fließt Kraft wie ein Fluss durch eure Adern, die Schultern richten sich auf und die Müdigkeit haut ab. Aber wenn ihr ständig denkt, alles ist verloren, da geht nichts mehr, dann schrumpft der Körper, die Augen verlieren ihren Glanz. Denkt mal drüber nach, was ihr rauslasst, ist wie Futter für die Seele und die Knochen. Habt ihr schon mal jemanden voller Glauben gesehen? Der läuft leicht, spricht mit Power, als würde der Heilige Geist ihn auf den Armen tragen. Also, probiert's heute aus, sagt euch selbst was Gutes, so wie, ich bin stark im Herrn, spürt, wie der Körper mit Leben antwortet. Das Reden und Denken zu ändern ist kein Druck, das ist ein Geschenk direkt vom Himmel. Jakobus 1,17 erinnert uns, dass jede gute Gabe vom Vater des Lichts kommt und er hat das in eure Hände gelegt. Das ist nicht kompliziert, meine Lieben, fangt einfach mit kleinen Schritten an. Sagt, danke Herr, wenn die Sonne aufgeht. Oder denkt an was Schönes, bevor ihr einschlaft. Der Geist führt euch, wie ein Hirte seine Schafe zu grünen Wiesen und stillen Wassern bringt. Seid ihr schon mal gestolpert, habt Quatsch geredet oder Blödsinn gedacht? Klar, wir sind alle schon in die Falle getappt. Aber der Vater dreht euch nicht den Rücken zu. Er sagt, steh auf, mein Sohn, meine Tochter, und sprich Leben. Also schnappt euch die Chance jetzt, sprecht einen Segen über euch selbst und seht den Himmel lächeln und guckt mal, wie groß das ist, was ihr mit der Zunge in die Welt, Aitom, schmeißt, kommt wie ein mächtiges Echo zu euch zurück. Matthäus 12,36 warnt, dass wir für jedes leere Wort Rechenschaft ablegen müssen. Aber wenn ihr sagt, Gott ist treu, er lässt mich nie im Stich, steigt das wie Weihrauch auf und kommt wie ein Regenschauer aus Gnade zurück. Denkt mal nach, ihr seid wie Gärtner des Universums, pflanzt mit jedem Satz, den ihr rauslasst. Habt ihr schon mal über die Kraft nachgedacht, ich vergebe dir, zu jemandem zu sagen, der euch verletzt hat? Das befreit nicht nur den anderen, sondern öffnet die Fenster eurer Seele, damit der Wind des Geistes frisch durchweht. Also, füllt die Luft mit Worten der Liebe, des Glaubens, der Heilung. Stellt euch einen schlechten Tag vor und ihr sagt, der Herr ist mein Frieden. Das ändert die Stimmung. Der Geist wartet darauf, diese Worte wie Sterne in der Dunkelheit leuchten zu lassen. O meine Lieben, ihr seid geboren, um unter einem offenen Himmel zu leben, überfließend mit den Segnungen des Vaters. Kolosser 3,2 sagt euch, dass ihr an die Dinge da oben denken sollt, nicht an die hier unten. Wenn ihr euren Verstand und eure Zunge mit Gottes Herz in Einklang bringt, wird das Unmögliche zur Normalität in eurem Leben. Verschlossene Türen fliegen mit einem Knall auf, Eisenketten zerbrechen wie dünne Äste, Feuer vom Himmel kommt runter und verbrennt das Alte. Ich spüre den Heiligen Geist hier und jetzt. Er will euch brennend vor Mut, voller Glauben der Berge versetzt. Also, Denkt wie Leute, die den Kampf am Kreuz schon gewonnen haben. Sprecht wie welche, die die Siegeskrone in den Händen halten. Ihr seid Gefäße von Gottes Kraft, und er ist bereit, durch euch zu fließen wie ein Fluss, der nie austrocknet, der überläuft und alles mit Leben überflutet. Sagt jetzt mit aller Kraft: Ich nehme die Segnungen des Herrn an, und seht, wie der Himmel sich über euch öffnet. Wenn dieses Feuer in euren Herzen brennt, lasst es nicht ausgehen, meine Lieben. Gebt diesem Video einen Like, abonniert den Kanal, um tiefer in die Salbung einzutauchen, die der Heilige Geist in euer Leben gießen will. Teilt dieses Wort mit jemandem, der hören muss, dass die Segnungen an die Tür klopfen, bereit reinzukommen. Und schreibt mir in die Kommentare: Welchen Vers oder welches Glaubenswort wollt ihr heute sprechen, um den Tag zu drehen? Lasst uns diesen Ort mit Stimmen füllen, die den Himmel erschüttern, die Gottes Kraft auf die Erde rufen. Möge der Heilige Geist euch weiterführen, Schritt für Schritt, damit ihr in der Fülle der Liebe, des Friedens und der Versprechen des Vaters lebt, die nie versagen.